Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben. 1 Uhr und 31 Sekunden. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht heute. Wie immer freitags. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de und schreibt in die Mail bitte eure Telefonnummer unbedingt mit rein. So. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Janina oder Janina. 20. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Sage ich Janina oder Janina? Janina. Ja. So, ja. Meine Liebe, um was geht's denn? Ja, es geht darum, dass mein Freund an Hodenkrebs erkrankt ist. Oh. Und vor 2 Jahren, also 2007, ist sein Bruder an derselben Krankheit verstorben. Mhm. Das nimmt mich alles sehr mit im Moment. Das glaube ich. Janina, wie alt ist dein Freund? Mein Freund ist 23. 23. Und wie lange seid ihr schon zusammen? Seit 4 Jahren. Ja. Seit wann weiß er von dieser Erkrankung? Seit dem 9.11. Seit dem 9.11., also noch gar nicht sehr lange. Genau, und am 11.11. wurde er dann direkt operiert. Wie hat er das denn gemerkt oder wie ist das herausgekommen? Ja, also er hatte Schmerzen und dachte erst, das kommt vom Fahrradfahren, er fährt zu viel Fahrrad. Mhm. Und dann ist er zum Arzt gegangen, weil er wegen der Vorgeschichte seines Bruders sowieso zur Untersuchung ständig musste. Mhm. Und dann wurde das eben diagnostiziert, dass er auch Hodenkrebs hat. Dann ist er gleich ins Krankenhaus gekommen, oder? Richtig, bald darauf. Ja. Und was ist dann genau gemacht worden im Krankenhaus? Ja, dann hat er noch Untersuchungen gehabt und wurde direkt dann am 11. operiert und da wurde ihm ein Hoden entnommen. Ja. Und dann musste er erstmal die Narbe verheilen, die hat sich jedoch dann wieder entzündet. Mhm. Und dann hat sich das alles in die Länge gezogen. Wie geht es ihm denn heute? Ja, im Moment geht es ihm relativ gut. Er bekommt ja momentan seine Chemo. Mhm. Die er auch anfangs recht schlecht vertragen hat, weil die direkt recht hoch angesetzt wurde. Mhm. Er hat sich übergeben und sein Gesicht ist angeschwollen und gerötet. Ja, wie waren denn die weitergehenden Untersuchungen? War der Krebs bislang lokal auf dem Hoden angesiedelt oder gibt es auch schon Aussiedlungen im Körper? Ja, also was eben festgestellt wurde, ist, dass die Lymphdrüsen vergrößert sind und die Milz auch. Naja. Ja, also viel mehr wissen wir jetzt auch noch gar nicht. Mhm. Haben denn die Ärzte zu ihm so etwas Erklärendes gesagt? Vielleicht so eine grobe Diagnose, dass man recht optimistisch sein kann? Oder haben sie schon eher gesagt, das ist ernst? Ja, also wir kennen auch alle noch die Geschichte von seinem Bruder. Er liegt er liegt auf derselben Station, wo sein Bruder gestorben ist, was auch recht schwierig ist. Sie reden sehr optimistisch und vor guten Heilungschancen. Sagen Sie. Ja. Ja. Das ist ja eine Krebssorte oder Art, soweit ich informiert bin. Wenn man sie rechtzeitig erkennt, sind die Heilungschancen sehr groß. Richtig. Offensichtlich sind die bei dem Bruder von deinem Freund, ist der Krebs zu spät entdeckt worden und da konnte man dann nichts mehr machen. Ja, also das war so, dass er an Hodenkrebs eben erkrankt war. Er wurde auch operiert und es hieß dann, er sei geheilt. Mhm. Nur muss man, wenn man Hodenkrebs hatte und therapiert worden ist, dementsprechend 5 Jahre lang alle 3 genau. Monate ja. zur Untersuchung. Und ja. Das hat er eben nicht regelmäßig gemacht. Ja. Und hat dann auch irgendwann einen Tumor unter seinem Arm entdeckt, der immer größer wurde. Und der ist aus Angst nicht hingegangen zum Arzt. Mhm. Er wollte das einfach alles nicht mehr, diese ganze Chemo, weil das ist ziemlich anstrengend für den Körper, ne? Und ja, ich weiß noch, dass an meinem Geburtstag 2006 der Tumor dann geplatzt ist. Ach, und er ist fast verblutet. Ja, und das heißt, er hat das ganz, ganz, ganz lange hinausgezögert, also zum Arzt zu gehen. Und war sozusagen sein Todesurteil. Hätte er sofort sich oder sich permanent regelmäßig untersuchen lassen, hätte er wahrscheinlich viel größere Chancen gehabt zu überleben. Ja, richtig. Und da sind wir jetzt bei deinem Freund. Er ist jetzt in ärztlicher Behandlung. Er weiß von dem schlimmen Schicksal seines Bruders. Das heißt, er wird ja jetzt ganz strikt sich an die Anweisungen halten und immer zum Arzt gehen und sich untersuchen lassen. Ja, das stimmt, das tut er auch. Ja, das werdet ihr alle, werdet das wahrscheinlich dann verlangen und er wird das auch selbst auch tun. Richtig. Insofern, das hat er mir versprochen. Ja, insofern kann man da ja schon jetzt doch voller Hoffnung sein. Wenn die Ärzte das auch schon so gesagt haben und er dann weiter in der Obhut dieses Krankenhauses auch bleibt und die kennen seine Krankengeschichte, die Krankengeschichte des Bruders, vielleicht ist der böse Spuk ja dann doch vorbei in ein paar Jahren. Ja, also natürlich sind wir alle guter Hoffnung. Es ist einfach nicht leicht. Die Schwestern und die Ärzte, die sprechen ihn oft versehentlich mit dem Namen seines Bruders an und furchtbar. So. Und das passiert und dann wird man immer wieder daran erinnert. Und das macht einem einfach Angst. Ist denn der Bruder, das habe ich gar nicht richtig verstanden, ist der auf dieser Station auch verstorben? Richtig, ja. Ah, ja. Das ist natürlich ein paar Zimmer, eine schwere Hypothek, ja. Wie geht es denn deinem Freund so seelisch zurzeit? Ja, er hat natürlich Angst, weil wir das eben alles damit verbinden, was passiert ist, was noch gar nicht so lange her ist. Er hat auch tierische Angst davor, dass ihm die Haare ausfallen. Was natürlich nicht das Schlimmste ist. Ne? Nee, hier kann man einen Käppi tragen eine Weile und... Also richtig, ist nicht schön, klar, aber wenn es dann nur das ist, dann das regelt sich dann ja schon wieder. Weißt du, man kann ja aus dieser Geschichte von dem Bruder wirklich, so traurig sie ist, aber man kann da ja gut lernen draus. Nämlich, dass man, wie ich es gerade schon sagte, dass man auf jeden Fall in strenger ärztlicher Kontrolle bleibt. Ja. Und wenn das dein Freund macht und er ja auch willens ist, wie du sagst, dann sind die Chancen schon relativ gut, glaube ich auch. Und wenn ihr alle gut zu ihm haltet, du auch als Freundin, super wichtig, dass man da Beistand leistet. Ja. Und ihm auch Mut macht und nicht die Traurigkeit so zeigt, vielleicht wenn du bei ihm bist, sondern fröhlich bist, wenn du bei ihm bist, das baut ihn dann schon auf. Richtig, also ich versuche dann auch, das nicht so zu zeigen, wie schlecht es mir eigentlich geht. Das würde ihn ja nur noch runtermachen. Genau, das kannst du zu Hause zeigen oder bei deinen besten Freundinnen. Aber bei ihm, sei mal, immer lächeln, ne? Und einen Scherz und irgendwas Nettes erzählen und so. Das ist dann schon eine gute Medizin, wenn man gut drauf ist dabei. Ja, richtig. Also, wir drücken deinem Freund die Daumen, Janina, von Herzen. Ich weiß nicht, ob er mich kennt. Grüße immer ganz herzlich von mir. Ja, ich soll dich auch grüßen. Ich habe ihm erzählt, dass ich anrufe. Sehr nett, vielen Dank. Also schöne Grüße, toi, toi, toi, gute Besserung und es wird schon gut gehen. Und haltet euch an die Regeln der Ärzte. Alles das Liebe wünsche ich, alles Liebe. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss, tschüss, Janina, ciao. So, meine Lieben, weiter geht es mit Heike. Und Heike ist 45. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Heike. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, also ich leide heute noch unter den Folgen aus einer Beziehung, an der so Gewalt an der Tagesordnung war. Und da leide ich zurzeit also wieder ganz extrem unter diesen ganzen Nachwirkungen. Wie lange liegt diese Beziehung denn zurück? Die liegt jetzt, also zuletzt hatte ich Kontakt mit meinem Ex-Mann, das war vor 5 Jahren, obwohl wir also schon lange geschieden auch sind. Ne? Ja, ihr wart verheiratet. Ja, wie lange wart ihr verheiratet? So circa 9 Jahre habe ich das durchgemacht mit dem. Was hast du da alles durchgemacht? Ja, also da ist eine ganze Bandbreite von also psychischer Gewalt, körperlicher Gewalt, Vergewaltigung, nenne ich jetzt mal so. Vergewaltigung also, auch. Vergewaltigung in der Ehe. Ja. Also eigentlich war die ganze Beziehung, sage ich mal, eine einzige Vergewaltigung. Ich musste den heiraten, meine Eltern haben da Druck gemacht, weil ich schwanger wurde. Mhm. Und da wusste ich aber schon, den sein wahres Gesicht kannte ich da schon so. Mhm. Und ich hatte meine Eltern auch angefleht, wieder nach Hause zu können mit 18, aber die waren halt froh, dass ich ausgezogen war irgendwo. Das heißt, du hast diesen Mann nie geliebt? Nein, ja. Überhaupt nie. Hat dieser Mann dich von Anfang an geschlagen? Ja, man kann sagen, vom ersten Kennenlernen war er schon aggressiv, aber da habe ich noch gedacht, okay, der hat einen schlechten Tag oder so, da tut man das ja erst so ein bisschen verwerfen alles, aber ich habe dann doch ganz schnell gemerkt, auf wen ich mich da eingelassen habe. Und das ging dann über all die vielen Jahre? Ja, und dann kam ein Kind nach dem anderen, dann wurde es immer schwieriger. Wie viele Kinder habt ihr? Vier Kinder haben wir. Mhm. Sind diese Kinder, und wir wollen vorsichtig sein mit dem Begriff der Vergewaltigung, deswegen bitte ich dich da sorgsam zu antworten. Sind diese Kinder alle durch Vergewaltigung entstanden? Ja, wie will man das umschreiben, wenn man mit einem Mann, sag ich mal, schläft, aber irgendwo den nicht liebt und es einfach so hinnimmt und einfach das macht, was er will von einem, damit man halt nicht geschlagen wird, ne? Ja, kann man sagen, das heißt, er hat dich dazu gezwungen, mit dir zu schlafen. Es gab viele Situationen, der es einfach erzwungen hat, ne? Auch mit dem zweiten Kind. Die ersten beiden Kinder sind genau 10 Monate auseinander, eine Schwangerschaft. Das heißt, welche Frau, ganz ehrlich, kriegt ein Kind gerade, hat eine Geburt hinter sich und muss sich erholen und ist dann gleich schon wieder schwanger, ne? Wer macht das mit? Warum hast du nicht verhütet? Ich habe verhütet, aber wie gesagt, ich habe sämtliche Pillenpackungen alles genommen, ne? Also ich habe sehr viel Probleme gehabt damit. Ich habe 3 Spiralen mir entfernen lassen müssen wegen Unterleibsentzündung. Also mit Verhütung war bei mir eine Katastrophe, ne? Ja. Und der einzigste Ausweg, allein damit ich nicht noch mehr Kinder von dem bekam, war, dass ich mich dann mit 26 habe sterilisieren lassen, ne? Freiwillig. Freiwillig und heimlich? Also ich wollte es heimlich machen, ne? Ich brauchte damals seine Genehmigung als Ehemann, aber ich habe einen Arzt gefunden, der gesagt hat, wenn der das nicht unterschreibt, ich mache es trotzdem, weil er meine Vorgeschichte dann gehört hatte. Hat dein Ehemann das rausgekriegt? Ja, natürlich. Ich bin ins Krankenhaus und das hat er natürlich mitgekriegt. Wie hat er darauf reagiert dann? Ja, das weiß ich bis heute nicht, warum er da so komisch reagiert hat. Er hat da eingewilligt. Mhm. Da hattet ihr aber schon 4 Kinder. Ja, sicher. Hat die Tatsache, dass diese Kinder nicht ein Akt der Liebe sind oder der Leidenschaft, hat das abgefärbt auf dein Gefühl für die Kinder? Nein, im Gegenteil. Ja, also die Kinder, meine Kinder sind dein Einreiz. Ich sag mal ganz ehrlich so, hätte ich meine Kinder nicht gehabt, ne? Mhm. Ich weiß nicht, inwieweit ich das weiter durchgestanden hätte. Ja. Also ich habe oft mit den Gedanken gespielt, auch in dieser Beziehung, man sagt das so einfach, sich das Leben zu nehmen oder so. Der Schritt, den macht man dann meist nicht, ne? Mhm. Ich habe sehr oft mit den Gedanken gespielt, aber meine Kinder, die haben mich immer irgendwie aufrechterhalten, weil ich habe immer gedacht, du kannst die Kinder mit diesen Menschen nicht alleine lassen, zurücklassen. Hat dieser Mann dich auch vor den Kindern geschlagen? Ja, er hat mich vor den Kindern geschlagen, aber ich sag mal, die ganz, ganz schlimmen Sachen, die richtig schlimmen Sachen, die sich mir so eingebrannt haben, die haben meine Kinder nicht miterlebt, weil die entweder dann passiert sind, wenn die in der Schule waren, wenn nachts, wenn die geschlafen haben, da haben sich die schlimmsten Dramen für mich abgespielt. Das wissen meine Kinder bis heute nicht und ich kann mit meinen Kindern auch nicht darüber reden, weil ich glaube, wenn ich denen das sagen würde, die würden zu dem hinfahren und den umbringen, ich weiß es nicht. Was war das Schlimmste, was er dir angetan hat? Ich kann da gar keine Skala machen. Aber du sagst, es gibt die schlimmsten Sachen, die kannst du gar nicht deinen Kindern erzählen. Was wäre das zum Beispiel? Ich glaube, das kann ich hier nicht mal so erzählen. Doch, wie kann man das erzählen? Schlimm ist es, wenn man gezwungen wird, noch mit anderen Männern zu schlafen, während er daneben liegt. Ach, das gab es auch. Nach dem Motto, und ich wurde dann auch verprügelt, nach dem Motto, wenn du das jetzt nicht tust, weil bei denen habe ich noch Schulden, dann passiert was. Und das Schlimme ist danach, dann noch zu diesen Personen sehr freundlich zu sein, weil mir dann angedroht wird, wenn du nicht freundlich bist, ich nehme dir die Kinder weg oder ich tue dir was oder ich tue den Kindern was. Also ich habe viel wegen meinen Kindern ausgehalten, sage ich ganz ehrlich. Wie schrecklich. Also das ist ein ganz erschütterndes Beispiel. Nur damit du mir das noch plastischer machen kannst, hast du noch ein Beispiel, was du im Nachhinein als äußerst schrecklich empfunden hast? Ja, wie gesagt, es gab dann viele psychische Spielchen, die er mit mir gemacht hat. Wenn ich, wo die Kinder noch klein waren, ich hatte mal Grippe, kann ich mich erinnern, mir ging es sehr schlecht, hatte Schüttelfrost. Hm. Der hat mich wirklich 24 Stunden wach gehalten. Ich saß auf dem Sessel. Ich habe das Kind in den Arm gehabt und konnte dem Kind vor Zittern nicht mal die Flasche geben. Er hat mich gezwungen, da sitzen zu bleiben, das Kind zu füttern. Er hat mir das Kind nicht aus die Hand genommen. Es hätte ja auch mir runterfallen können. Hm. Also er hat mich richtig wach gehalten, damit ich schon bald Halluzinationen hatte. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Du bist durch die Hölle gegangen in all diesen vielen Jahren. Ja, kann man sagen, ja. Warum bist du nicht früher von ihm weggegangen? Also ich muss sagen, ich habe schon nach einem halben Jahr, wo ich ihn heiraten musste, nach einem halben Jahr stand ich schon vorm Richter heulend, bin da hingegangen zum Gericht und habe gesagt, dieser Mann quält mich, er macht mich fertig, ich möchte mich scheiden lassen. Und da hat der Richter gesagt, ach, sagt er, raufen Sie sich mal zusammen, das ist so ein blöder Ausdruck, raufen Sie sich mal zusammen, das gibt sich schon, Sie sind mal gerade erst verheiratet. Und da war er wahrscheinlich noch wütender, dass du das vor Gericht getragen hast überhaupt. Ja, selbstverständlich, aber es war für ihn ja ein Triumph nach dem Motto, der hilft ja keiner. Ne? Dennoch, dann sind viele Jahre vergangen und noch viele schlimme Sachen passiert. Ja. Warum hat es dann 9 Jahre, sagst du, ne? Wart ihr zusammen? Ja. Warum hat es 9 Jahre gedauert? Ich habe, wie gesagt, ich habe ganz viele Versuche gemacht, von ihm wegzukommen. Ich wollte meine Kinder mitnehmen, weil die hätte ich dem nie gelassen, weil ich Angst um meine Kinder auch hatte, weil ich wusste, zu was er fähig war. Ja. Und damit hat er mich ja unter Druck gesetzt. Ah, ja, wenn du gehst, kannst du gehen, aber die Kinder bleiben hier. Aber nach 9 Jahren bist du gegangen. Wie hast du dann den Absprung geschafft? Den Absprung habe ich geschafft, da hatten wir auch nur wieder einen Anhörungstermin bei Gericht und da hat er mich gewürgt, in so ein Zimmer an der Wand gedrückt und gewürgt und gesagt, ich nehme dir die Kinder weg, wenn du dich scheiden lässt, und das hat der Richter gesehen. Ach. Er stand hinter der Tür und da hat der Richter gesagt, wenn Sie wollen, in 5 Minuten tue ich Sie hier scheiden. Hm. Was hat er dann gemacht? Okay. Hat dieser Mann dich dann danach in Ruhe gelassen? Nein. Nein. Das ging, ich habe gedacht, endlich lässt er mich in Ruhe, aber da habe ich ganz falsch gerechnet. Wie lange hat er dich noch belästigt? Oh, das ging bestimmt noch so knapp 10 Jahre. Mit Gerichtsverhandlungen, er durfte sich mir nicht nähern. Moment, auf der Straße verprügelt. Du hast gerade gesagt, dass du ihn 5 Jahre nicht gesehen hast. Genau, jetzt die letzten 5 Jahre ist ganz vorbei. Ach so, vorbei. Und die Trennung war dann schon... Die war noch, mit die noch, 30, verstehe. War ich praktisch getrennt, ja. Dann ging das noch so weiter. Mhm. Und mit 45, jetzt bin ich 45 und vor 5 Jahren war das letzte Mal, wo er mich richtig körperlich angegangen ist, in meiner eigenen Wohnung, hat er mich überfallen. Und da ist bei mir dann ganz der Kurzschluss gewesen, wo ich gesagt habe, kann nicht mehr. Also dann hat er mich auch komischerweise in Ruhe gelassen. Ich gehe mal davon aus, dass du diesen Mann nicht nur einmal, sondern mehrfach angezeigt hast. Ja, also so oft und jedes Mal immer nichts da rausgekommen, dann heißt es ja, dann hat er da gesessen und das abgestritten, eine Aussage gegen Aussage. Der hat also nie wegen dieser schweren Straftaten, die er ja begangen hat an dir, hinter Gittern gesessen? Nein, nie. Ist er jetzt auch heute noch auf freiem Fuß? Ja. Das ist ja eine Schande. Also ich habe 3 erwachsene Söhne, also eine Tochter. Meine Söhne, die waren letztes Jahr so weit, die sind da hingefahren nach denen und haben den richtig verprügelt zu dritt. Also die Söhne stehen und deine Kinder stehen auf jeden Fall auf deiner Seite. Und auf jeden die Fall. Erahnen schon, was er der Mutter angetan hat. Sie, ja, die haben ja vor ihm als Kinder auch nur Angst gehabt. Ja, sie wissen noch nicht alles, wie du es gerade gesagt hast. Nein, aber das, was sie wissen. Sie wissen nur die Spitze des Eisbergs, sag ich mal so. So, jetzt sind so viele Jahre vergangen. Vor 15 Jahren war die Trennung, ne? So ungefähr habe ich das mitgerechnet. Und vor 5 Jahren hast du das letzte Mal Kontakt mit dem gehabt. Mhm. Und noch heute geht dir das alles nach. Und weißt du was? Ich kann es verstehen. Na, verstehen kann ich es natürlich. Das überhaupt nein, verstehen. Entschuldigung, verstehen ist das falsche Wort. Ich kann das erahnen, dass einen das so lange verfolgt. Wenn man so verletzt worden ist, so kaputt gemacht worden ist über so viele Jahre, dann hat das eine ganz, ganz lange Nachwirkung. Bist du danach irgendwann mal sehr gut und intensiv psychotherapeutisch betreut worden, Heike? Ja, also ich habe auf jeden Fall irgendwann kam ich da auch nicht mehr mit klar, ne, weil ich habe diese Flashbacks immer. Ich sehe immer Situationen, wenn jetzt irgendeiner einen Satz sagt, dann kommt das in Erinnerung bei mir. Ja, oder ja. Wenn ich eine Situation sehe oder einen Mann sehe auf der Straße, dann kommen diese Flashbacks. Mhm. Und das war mal eine Zeit so schlimm, da habe ich vor 2 Jahren angefangen mit einer Therapie. Mhm. Das war aber nur so eine Gesprächstherapie. Ja. Die hat mich nicht weitergebracht. Ja. Ne? Und sonst und jetzt, Jetzt bin ich seit Sommer, war es wieder so unerträglich für mich auszuhalten, diese Situation, dass ich wieder den Anlauf genommen habe und mache jetzt eine Traumatherapie. Ja, ne? Das finde ich eine gute Idee. Ja, aber ich, wie gesagt, im Moment, ich mache sie jetzt so seit 2 Monaten, aber ich weiß nicht, ob im Moment habe ich wieder diese Flashbacks so schlimm, ich kann nachts nicht schlafen. Ich werde gleich mal auf jeden Fall noch vorschlagen, dass du mit meiner Psychologin sprichst. Vielleicht kann sie dir auch erklären, ob das vielleicht sogar normal ist, dass wenn man in so einer Traumatherapie drin ist, dann rührt man ja an all den Dingen, die damals passiert sind, dass das vielleicht ein normaler Prozess der Verarbeitung ist, dass diese Erinnerungsfetzen nochmal hochkommen. Da soll dir gleich meine Fachfrau da mal was zu sagen. Ich würde dich gerne noch fragen, Heike, lebst du heute allein oder hast du wieder einen Partner gefunden? Ja, also ich habe jetzt bis zum Sommer hin mit meinem Sohn noch zusammengelebt, der war 23. Dann habe ich mich jetzt aber von dem auch endgültig getrennt und habe gesagt, Hotel Mama ist Schluss, weil jetzt lebe ich alleine. Das ist für mich jetzt auch eine neue Situation, dass ich jetzt für mich hier bin. Und das ist natürlich dann auch noch, kommt dazu, ja, erschwerend. Ja, auch noch belasten vielleicht, wenn du das noch nicht so gewohnt bist. Mhm. Aber dennoch, bei allen Dramen, aller Traurigkeit, ist die Lebensentwicklung ja jetzt positiv verlaufen. Du bist weg von dem. Auch wenn er noch in deinem Herzen sitzt und in deiner Seele, aber du bist de facto von dem weg. Ja, aber weißt du, wovor ich am meisten so Angst habe, dass ich irgendwie vielleicht nie in der Lage sein werde, überhaupt mal eine normale Beziehung zu führen? Mhm. Weil außer dieser Beziehung hatte ich nie eine richtige Beziehung, also mit einem anderen Mann. Und ich habe halt Angst irgendwie, dass das so bleibt. Ich glaube, das sage ich dir jetzt nur mal so als mit meinem mehr oder weniger gesunden Menschenverstand und meiner Erfahrung hier und den Gesprächen mit meinem Psychologen, dass du eine reale Chance hast, dass du auch wieder eine normale Beziehung wirst führen können, nach guten Therapien und guten Behandlungen. Das glaube ich. Und das würde ich dir wirklich auch von ganzem Herzen wünschen, Heike. Nach all diesen schlimmen Jahren, das muss man sich mal vorstellen, was da hinter dir liegt. Was ich denke einfach nur, dass ich nur funktioniere, aber nicht richtig lebe, ja, bekomme genau, ich mir genau, vor. Ja. Pass auf, jetzt wirst du ein Gespräch mit meiner Psychologin, der Magdalena, führen. Die hat jetzt unser Gespräch schon mitgehört, ist informiert und die soll dir mal ein bisschen einordnend erklären, was da gerade mit dir passiert. Und vielleicht hat sie noch ein paar andere Ideen, wie du dir selbst helfen kannst oder wie man dir helfen könnte. Ich bin froh, dass du von ihr weg bist. Ich muss es nochmal so sagen und dass du jetzt auf eigenen Beinen stehst. Und wünsche dir von ganzem Herzen, dass du irgendwann so beruhigt sein wirst, dass du auch nochmal eine Liebe findest, auch Liebe erleben kannst. Das wünsche ich dir wirklich. Vielen Dank. Ich hoffe, das klappt. Ja, aber du hast deine Kinder, das ist ja auch schön. Das ist ja auch ein guter, guter auf Trost. Jeden Fall. Und schön, dass die auf deiner Seite sind. Das könnte ja auch alles anders sein. Genau. Eine Frage noch. Der lebt jetzt irgendwo wieder mit einer anderen Frau zusammen? Oder weißt du irgendwas? Also der hat mich in den ganzen Jahren nur betrogen mit anderen Frauen. Ich kann sie nicht zählen. Und der hat auch heute noch ganz viele andere Frauen, die der auch betrügt und auch schlecht behandelt. Also der hat sich nicht verändert. Ja. So, liebe Heike, jetzt legst du auf und du wirst von Magdalena angerufen. Alles Liebe wünsche ich und alles Gute. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, und weiter geht es mit dem Guido. Und Guido ist 43. Hallo, Guido. Hallo, Jürgen, grüß dich. Guido, hallo. Und was geht's bei dir? Ja, das geht darum, ich bin seit 4 Jahren mit einer Frau liiert. Seit 1,5 Jahren verheiratet. Und es war eigentlich immer ein Hin und Her. Das heißt, mal Beziehung, dann wollte sie wieder nicht, mal wieder nicht. Geheiratet, 2 Wochen später wollte sie sich scheiden lassen. Oh, wieso das? Das ist eine gute Frage. Ja. Also, wie begründet man das? Man kennt sie schon lange, man heiratet und dann sagt man 2 Wochen später, ich will mich scheiden lassen. Warum? So ganz ehrlich, ich war auch ein bisschen blöd, dass ich das gemacht habe, weil... mit dem Heiraten? Ja, genau, weil das, es war eigentlich so ein Herzenswunsch von mir, weil ich diese Frau auch liebe. Es war vorher auch schon immer ein Hin und Her. Also es fing, wir haben auch eine Tochter in der Schwangerschaft schon an. Ja. Und nochmal für eine Frage, ihr will die vergessen. Wie hat sie das begründet, dass sie nach zwei Monaten... Weil sie sich gefangen fühlt durch diese Eheschließung. Ach so. Genau. Die Empfindliche. Ja. Und es ist halt von Anfang der Beziehung schon eine Tochter entstanden quasi, diese 3,5. Und da ist während der Schwangerschaft halt so das erste Ding aufgetreten, dass ich entgegen der Abmachung, dass wir halt nicht erzählen, dass sie schwanger ist, meinen Eltern und einen guten Kumpel quasi dieses erste Ultraschallfoto geschickt hatte, wo nur ein kleiner Knopf drauf zu sehen ist. Das habe ich ihr dann erzählt und dann ist sie völlig abgedreht. Also ich habe in dieser Schwangerschaft wirklich Horror durchgemacht. weil ich war da völlig ausgenommen. Ich war bei der Geburt nicht dabei. Also es kamen so Sachen wie, kannst du dir vorstellen, mich nie wiederzusehen und all sowas. Wie alt ist sie eigentlich in deinem Alter? Nee, sie ist 38, also ist ein bisschen jünger. Und es ist halt auch nach der Ehe quasi dann wieder die Scheidung eingereicht. Es ist ein ewiges Hin und Her. Stopp mal, da warst du aber schon von Anfang an vorgewarnt, dass die Frau ein bisschen schräg drauf ist, sagen wir es mal ein bisschen salopp. Ja. Warum dann von deiner Seite aus die Heirat? Wahrscheinlich, weil ich auch ein bisschen schräg drauf bin und ziemlich verliebt war, denke ich mal. Ja, aber so erklärt sich mir das nicht bei einem sehr erwachsenen Mann. Du bist keine 17. Na okay, erzähl mal weiter, wie ist es jetzt im Moment? Jetzt im Moment ist es wieder sehr angespannt, also es ist quasi eine Abstandsphase. Wir wohnen auch nicht zusammen, also wir haben auch nie zusammen gewohnt, obwohl ich irgendwie in der Zeit, glaube ich, dreimal meine Wohnung gekündigt hatte. Das Kind lebt wo? Bei der Mutter, ja. Das ist jetzt wie alt? Dreieinhalb. Mhm. Ja. Und ich habe die Lütte halt alle 14 Tage an den Wochenenden und auch so außer der Reihe, wenn sie halt arbeiten geht. Das heißt, ich, ehrlich gesagt, mache ich mich für die Frau auch so ein bisschen zum Depp. Das heißt, damit sie arbeiten gehen kann, betreue ich dann insgesamt 3 Kinder, weil es sind noch 2 aus erster Ehe quasi. Bei ihr? Ja. Mhm. Und das mache ich dann auch bei ihr. Und so langsam kommt mir der Gedanke, dass ich mich einfach nur noch ausgenutzt fühle. Mhm. Es kommt also kein Feedback in meine Richtung, dass ich da irgendwie hilfreich bin etc. Sondern nach dem Motto, der Mo hat seine Schuldigkeit getan, der Mo kann gehen. Jetzt ist die Weihnachtszeit vorbei. Jetzt brauchst du nicht mehr arbeiten und jetzt werde ich wieder abgekanzelt. Ach so. Das war auch immer so ein Spiel. Also mein Verdacht, ich weiß nicht, ob man das so laut sagen kann, ist in Richtung Borderline. Ja, eine seelische Erkrankung kann man sagen. Warum nicht? Also, eindeutig, weil sie fühlt sich halt immer bedrängt, wenn man ihr nahe kommt. Und dann geht sie also durch die kleinste Kleinigkeit, ich mache halt Fehler, ich bin halt nur ein Mensch. Wie ist denn das im Moment so? Sind die Verhältnisse zwischen euch denn jetzt eigentlich gänzlich geklärt, dass ihr auseinander seid? Oder hält sie dich da auch so ein bisschen hin? Das ist immer ein Hin und Her. Das ist immer ein Hin und Her. Also ja, aber pass mal auf, da bist jetzt erstmal du gefragt. Oder du angesprochen. Ja. Nach 4 Jahren Hin und Her, du hast jetzt nur ein paar Beispiele genannt, aus denen ich schon erahne, was für eine Nerverei das ist. Verstehe ich nicht, dass du irgendwann nicht die Reißleine gezogen hast. Oder zumindest jetzt ziehst. Dass du sagst, ich denke ständig dran. Ne? Definitiv, als Beziehung ist diese Frau für mich überhaupt kein Thema mehr. Dieses, finde ich, müsstest du als Haltung erstmal gewinnen. Dann musst du sehen, dass du klug zurechtkommst, dass du Zugang zu deinem Kind kriegst und dass das Kind mit Vater aufwächst. Die Rechte von alleinerziehenden, von nicht verheirateten Vätern sind ja nun gestärkt worden. Ja, das ist Gott sei Dank. Ja gut, das ist noch nicht Gesetz in Deutschland, aber da atmen ja viele auf. Aber was diese Frau anbelangt, Guido, Mensch, da musst du weg von der. Da musst du weg, die macht dich ja völlig kirre. Eindeutig. Ich schaffe es nicht. Das ist mein Problem, weißt du. Es ist dann wieder, wenn so eine Hochphase kommt, ist es wirklich eine ganz liebe Frau. Weißt du, wenn jemand so etwas sagt, nach so einer Geschichte schon, wenn er sagt, ich schaffe es nicht, dann liegt es mir wirklich auf der Zunge zu sagen, dann musst du nochmal einen vor ein Buch kriegen. Und vielleicht nochmal einen, bis du es kapierst, dass es nicht geht. Dass dieser Mensch nicht gut tut. Ja, das, was ich halt auch sehe, ist halt meine Tochter. Ne? Also, natürlich. Ja, aber das ist keine Entschuldigung für dein Hin und Her. Die Tochter ist aus dem Auge behalten, da müssen wir nicht drüber reden. Ich wollte auch noch hinaus, dass oftmals solche Sachen noch weitergegeben. Ne? Ist ja nun mal gerne so. Mhm. Und da mache ich mir schon Sorgen um die Lütte, dass die halt sowas abkriegen könnte. Ne? Absolut. Dennoch darfst du nicht Gegenstand einer Erpressung sein. Nee. Das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Du hast dich in all dieser Zeit auch nicht mal ein bisschen in eine andere Frau verguckt. Du bist immer fokussiert auf diese Frau. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Da musst du doch auch mal dich fragen, was ist mit mir, Guido, los? Tue ich. Ne? War das denn früher auch schon mal so? Eher so, dass du so ein Typ bist, der solche Problematiken angezogen hat? Oder ist das zum ersten Mal so? Nee, ist das zweite Mal. Zweite Mal schon. Ja, das ist auch in einer vorherigen Beziehung, die 5 Jahre dauerte, war es ähnlich gestrickt. Ne? Also ich habe mich von dieser Frau ziemlich abhängig gemacht. So klingt das jetzt auch. Und das weiß sie und sie spielt mit dir. Das Gefühl habe ich auch. Sie spielt entweder bewusst mit dir oder sie ist wirklich erkrankt und macht es unterbewusst, aber es ist völlig egal. Entscheidend ist, was hinten herauskommt. Sie spielt mit dir. Ja, ich weiß, man muss Grenzen aufzeigen. Ne? Definitiv. Dafür würde ich jetzt zu dir sagen, das musst du ganz klar machen. um eine Haltung für dich zu gewinnen, auch irgendwann deinem Kind gegenüber, damit du eine Position hast, dem Kind das auch zu erklären. Ja, klar. Und kämpfe um klare Zugangsrechte zu deinem Kind. Da müssen wir gar nicht weiter darüber diskutieren. Ja, das bestimmt sie halt auch immer noch. Ne? Ja, also, ich weiß, da gibt es viele schlimme Geschichten. Aber ich hoffe ja, dass sich das demnächst nun doch erheblich verändert. Verbessert, ja. Ja. Also, du musst für dich eine Linie ziehen, Guido. Weg von der Frau. Das fällt mir schwer. Ja, dann streng dich an, Mensch. Ja. Das ist leichter gesagt als getan. Ja, aber was meinst du, in mehr oder weniger ähnlicher Problematik haben das doch alle Menschen schon mal mitgemacht in ihrem Leben. Ja, klar. Und jeder kann das auch nachvollziehen, dass es manchmal schwer ist, jemanden loszulassen, klar. Aber wenn man wirklich nach einer gewissen Zeit definitiv kapiert hat, dass dieser Mensch einem nur schlecht tut und nicht gut tut, dann muss man die Disziplin auch haben zu gehen. Als andere wäre dann auch ein Jammerlappen da sein. Hast du recht. So, dann wünsche ich dir viel Glück dafür. Ich danke dir. Lieber Guido, alles Gute. Auf Wiedersehen. Ja, danke. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer, kostenfrei für euch, und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Kann man denn jetzt auch unsere kleine Kerze hier im Fernsehen sehen? Nicht so gut, ne? Aber ich kann sie nicht anders stellen, denn dann verbrenne ich mir meinen Arm hier. So geht's doch. Ja, hier ist Martina. Und Martina ist 46. Guten Morgen, Martina. Ja, guten Morgen, aber ich bin die Marina. Ach, Marina, entschuldige bitte. Ja, das steht auch hier. Ich habe kein Problem. Marina, 46. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir, Marina? Ja, bei mir geht das darum, dass du hattest mal vor 2 Wochen ein Thema. Und zwar ging das darum, Sterbebegleitung bei lieben Menschen und so. Ja, Umgang mit toten Menschen hieß das ungefähr, das Thema. Ja. Genau, und da hatte ich schon mal angerufen, weil ich 84 hatte, dass ein Sohn von mir gestorben ist. Mit 7 Wochen. Bitte? Mit? Mit 7 Wochen und 1 Tag. Und jetzt am Montag ist mein zweiter Sohn gestorben mit 26 Jahren. Jetzt am Freitag? Letzten Freitag? Montag. In dieser Woche? Ja. Mit 26 Jahren? Was ist passiert? Ja, er hat eine Vorgeschichte. Er hat ein Dünndarmproblem gehabt, dass er bis auf 5 cm entfernt werden musste und künstlich ernährt worden ist daraufhin. 58 Operationen bis Montag. 58 Operationen? Ja. Was war denn das? Was hat er denn für eine Erkrankung am Dünndarm? Dass er gar keinen mehr hatte. Und dass er dadurch künstlich ernährt werden musste über Infusionen und. Wie lange war er denn schon erkrankt gewesen? Ganz genau 23 Jahre, 6 Monate und 22 Tage. Ach so, das heißt fast sein ganzes Leben. Fast, ja. Fast. Das heißt. Ja. Und jetzt. Am letzten Donnerstag habe ich ihn nachts um 1 mit meiner Partnerin ins Krankenhaus gebracht, weil ihm das so schlecht ging, weil er sagte, er kriegt keine Luft und seine Schulter tut ihm weh. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren, wo man ihn eigentlich erst gar nicht haben wollte. Und wir uns aber durchgesetzt haben und dann wurde er aufgenommen auf der Intensiv. Nachher auf einmal, es ging ganz schnell. So dass man dann auch sagte, er hat eine schwere Lungenentzündung und lag auf der Intensiv denn durch schwere Krankheit vorher schon, die er hat. Ja. Ja. Ist das natürlich alles ein bisschen schwieriger gewesen. Ja. Und Freitagvormittag, wo ich mit meiner Freundin wieder hingefahren bin, da lag er schon in künstlichem Koma und bevor wir zu Dennis durften, haben uns die Ärzte, so mussten wir zu den Ärzten hin und da hat man dann erzählt, dass er zuvor eine künstliche Herzklappe bräuchte. Und ja, die hat man dann auch am Freitag noch durchgeführt. Ach, man hat ihn noch in dem kranken Zustand operiert? Ja, obwohl wir wussten, dass das sinnlos nicht, dass das gut aussieht. Aber das war die einzigste Chance, ihn vielleicht zu retten. Ja. Und die OP hat er aber auch gut überstanden. Ist er denn nochmal aufgewacht? Nein. Warst du dann dabei, als er gestorben ist? Ja, mit meine vier Kinder, die ich noch habe, mit meinem Ex-Mann und jetzt mit meiner Lebensgefährtin. Ihr wart alle da. Ja, weil ich gesagt habe, ich habe ihn geboren. Ich möchte, habe seinen ersten Atem mitgekriegt, seinen ersten Herzschlag. Und so wollte ich das auch, dass ich diese Sachen mitmache. Und meine Kinder, die sind alle jünger als die Dennis, ja, wichsen bei ihm sind, wenn er nicht mehr. Habt ihr denn die Möglichkeit gehabt, da in diesem Krankenhaus, nachdem er verstorben war, auch noch eine Weile bei ihm zu bleiben? Ja, die Möglichkeit haben sie uns gegeben. Wir haben auch, weil dieses Krankenhaus auf der Intensiv ja alle Fenster zu hatte, habe ich meine Kinder, also meine Familie mit meiner Partnerin gebeten, jeder ein Stück von Dennis mitzunehmen, von seiner Seele und die freizulassen. Wir sind unten war noch von uns Verwandtschaft. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das habe ich nicht verstanden mit dem Fenster. Die sind alle zu. Die kriegte man nicht auf. Die Fenster, ist immer so eine kleine Störung in der Leitung, deswegen verstehe ich nicht richtig. Die Fenster auf der Intensivstation bekam man nicht auf. Richtig. Und meine Meinung ist, wenn kein Fenster aufgeht, kann man die Seele auch nicht freilassen. Ach so. Und aus dem Grund haben wir uns geschlossen. Wir sind von der Intensiv runter von Dennis weggegangen. Ja. Sind vor der Klinik gegangen und haben uns in Arm, also an der Hand genommen und haben Dennis seine Seele freigelassen. Ach. Und währenddessen lag er aber noch auf der Intensivstation in dem geschlossenen Zimmer. Ja. Ihr habt die quasi so symbolisch die Seele mit rausgenommen und habt die dann freigelassen auf vor dem Krankenzimmer draußen. Vor dem Krankenhaus. Vor dem Krankenhaus, ja genau. Ja. Und dann haben wir, also das glauben vielleicht nicht viele, aber der Himmel, da war auf einmal der Mond zu sehen, wo wir dann die Seele freigelassen haben und kurz danach war dieser Mond wieder verdeckt. So wir sagen, die Seele ist dahin gekommen, wo sie hin musste. Ja. Hast du deinen Sohn dann später bei dem Bestatter oder in der Leichenhalle nochmal gesehen? Nein. Nein. Das wolltest du dann auch nicht mehr? Nein. Heute war die Verabschiedung im Krematorium, weil er möchte verbrannt werden. Und ja, es waren so viele Leute da, ich hätte nie damit gerechnet, wie viele Leute da waren. Also fandst du das war für dich tröstlich, dass so viele da waren? Ja, eigentlich schon. Und wo wir dann die Aussegnung hatten, bin ich dann selber nochmal zum Sarg hingegangen und habe mich persönlich von ihm, ich habe den Sarg festgehalten mit einer Hand und mich persönlich von ihm Dennis nochmal verabschiedet. Also eine extrem bewegende Woche für dich. Ja. Dein Sohn war so schwer krank. Ja. Ihr habt wahrscheinlich sehr oft schon Angst gehabt, dass er stirbt, wenn er operiert worden war oder wenn es ihm schlecht ging. Ja, die letzte Zeit halt hatte ich eher das Gefühl, dass er nicht rauskommt und dass er geht. Hast du denn bei aller Trauer und aller Traurigkeit, wenn deine Mutter ihr Kind verliert, gibt es da auch ein wenig Trost, dass du dir denkst, er hat es jetzt geschafft und muss nicht mehr krank sein und leiden? Das schon, aber ich stehe eigentlich zwischen zwei Stühlen, zwischen dieses Leben jetzt und das zu ihm zu kommen, zu ihm zu gehen. Was heißt das? Ja, dass ich eigentlich nicht weiß, was ich will. Jetzt bei meiner Familie, meine Partnerin, schon möchte ich das Album. Ja. Aber ich möchte auch bei den Dennis sein. Weißt du, Marina, ich glaube, das ist ganz normal, dass man so empfindet, wenn man einen sehr geliebten Menschen verloren hat, dass man auch bei dem sein möchte. Aber man kann ja bei diesem Menschen auch sein, wenn man hier weiterlebt. Ja. Und ja, ich glaube schon. Vor allen Dingen, wenn man hier auch noch gebraucht wird und hier auch seine Pflicht tut. Das klingt jetzt so streng. Aber du hast ja noch weitere Kinder, die dich sehr brauchen und die dich lieben und die du auch liebst. Ja, ich weiß es. Und ich habe ja auch Enkelkinder mittlerweile, 4. Ja. Alle innerhalb von 18 Monaten bekommen. Ich kriege jetzt noch eine Enkelin und der eine, der heißt Leon Dennis und der hat so viel Ähnlichkeit mit dem Dennis. Ja, siehst du. Das total verblüffend ist. Ich glaube, dass man gleichermaßen einen toten Menschen genauso lieben kann wie einen verstorbenen Menschen genauso lieben kann wie die Menschen, die noch um uns herum sind. Ich glaube, ja, dass das geht, ja. Das ist richtig, aber der Dennis, der ist mit mir. Ich war bei jeder OP dabei. Der war was ganz Besonderes für dich, ne? Ja, ich habe ihn einmal zur Schleuse gebracht. Mhm. Für die OP. Ich habe ihn auch genau da empfangen. Mhm. Da hat immer nur Mama gesagt, damals, wo ich mit meinem Mann noch zusammen war, da hat nicht Papa gesagt. Mhm. Das Wichtigste war ich immer. Ich habe ihn auch umgebettet, auf ein anderes Bett immer rauf, nach der OP. Mhm. So, und jetzt das zweite, oder das eine Ich, was ich bin. Mhm. Stimmt das? Also der Dennis und ich, wir waren eins. Mhm. Und um diesen ganzen Abschluss, also habe ich auch heute zu meiner Familie gesagt, ja, dass ich wohl, wenn er nachher verbrannt ist und die Urnenbeisetzung ist, ich die Urne selber zum Grab tragen will. Ja, finde ich eine gute Idee. Ob das schaffe? Ja. Das weiß ich nicht. Also, aber ich habe es vor, weil... Ja, wenn du den Wunsch hast, dann mach das. Und wenn du es nicht schaffst, dann werden andere Leute sein, die dir dann zur Seite stehen. Ja, das glaube ich schon. Mhm. Aber ich weiß nicht, ja. Das weiß man nicht. Das kann man gar nicht vorher einschätzen, was dann in einem vorgeht. Weißt du, ich wollte gerade noch sagen, Marina, dass du jetzt so, ja, vielleicht so einen Wunsch hast, auch dahin zu gehen, wo dein Sohn ist. Finde ich auch in der Zeit, gerade heute, ein paar Tage nachdem alles passiert ist, nur allzu verständlich. Aber ich bin ganz sicher, dass nach ein paar weiteren Tagen oder Wochen du eine andere Sicht auf die Dinge bekommen wirst. Du wirst, lass mich das vielleicht auch noch sagen, ich glaube, du wirst auch die Sicht von Dennis auf die Dinge bekommen. Ich glaube, dass der Dennis das nicht würde wollen, dass du dahin gehst, wo er ist. Der würde sagen, Mama, bleib mal bei den Geschwistern, bei den Enkeln. Und Mama, genieße auch noch ein wenig das Leben. Du hast so viel Gutes für mich getan. Ja, aber für mich auch. Ja, für dich auch. Ja, natürlich. Ja, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Es ist halt ein großer Schmerz, ein großer Verlust. Da ist ein ganzer Teil von dir weg jetzt. Mhm. Ne, so ein Gefühl ist das. Die Lebensaufgabe ist weg. Die Lebensaufgabe ist weg, ja. Also meine Lebensaufgabe war, ja, von 86, er ist 83 geboren, von 86 an, wo er so schwer krank war, für ihn da zu sein, er hatte von mir Dünndarm gekriegt, das ist tief gegangen. Mhm. Also er ist ein Teil, oder er ist das Ich von mir, und dass ich mir selber nichts antun werde, das weiß ich, weil dann dürfte ich nicht um sein Tod weinen, trauern. Stimmt. Weißt du, Maria, vielleicht noch eine Idee, wenn du sagst, eine Lebensaufgabe ist weg. Vielleicht könntest du in das muss ja nicht jetzt in dieser Zeit sein, das kann doch noch ein paar Monate dauern, aber dass du dir mal überlegst, vielleicht eine sehr sinnvolle andere Aufgabe zu übernehmen, die auch dem Dennis gefallen würde. Vielleicht ehrenamtlich irgendetwas zu machen, dich vielleicht auch um kranke Kinder zu kümmern. Ich weiß es nicht, irgendetwas, was du denkst, das wäre gut und das fände er auch gut. Mhm. Das ist schon... Mein Mitgefühl für dich, Marina. Mein Mitgefühl. Ich möchte jetzt das Gespräch hier beenden und dir sehr gerne anbieten, dass wir dich aber auch nochmal zurückrufen. Und dann können wir im Hintergrund auch nochmal sprechen. Ja. Dann wünsche ich dir für die nächste Zeit, das wird nochmal eine sehr anstrengende und traurige Zeit sein. Alles Gute und viel Kraft. Und mach das mal mit der Urne, so wie du das gerade dir überlegt hast. Das finde ich gut. Ja. Liebe Marina, du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Ja, okay, gut. Alles Liebe und alles Gute. Jo, tschüss. Danke. Tschüss. Hier ist Julia. Julia ist 28. Guten Morgen, Julia. Hallo, Domian. Julia. Grüß dich. Hallo, ich komme aus Hamburg. Wie schön. Ja, doch, ganz schön, ja. Es geht um Folgendes. Ich bin innerhalb Hamburgs ganz knapp um den Anfang August herum umgezogen. Mhm. Und ich bin nach Harburg rübergezogen und habe im Nachbarhaus einen Freund von einem sehr guten Kumpel von mir dann wohnen gehabt. Das wusste ich vorher nicht. Der stand auf einmal am Fenster und grüßte mich und stellte mir seinen Mitbewohner vor. Und zwischen dem Mitbewohner von ihm und mir, da sprühten von Anfang an die Funken. Mhm. Und ich fand ihn ganz toll, er fand mich ganz toll. Und ich war kaum hier eingezogen, da haben wir dann eine kleine Party gefeiert. Und kaum eingezogen und schon verliebt. Ja, richtig. Und das hat auch alles mir ganz gut getan am Anfang. Ich war ein bisschen skeptisch, aber das war alles eigentlich sehr, sehr schön. Wir haben uns sehr schön ergänzt in allen Dingen. Mhm. Und dann war es aber so, dass ich jetzt irgendwie ab Mitte Oktober beziehungsweise Anfang Oktober irgendwie das Gefühl hatte, er weist mich wirklich sehr, sehr von sich. Wir haben also eigentlich, dadurch, dass wir nun eigentlich Nachbarn waren, also eigentlich täglich miteinander Kontakt gehabt. Und Es hat sich schon so eine kleine Affäre entwickelt bis heute. Ja, also wir hatten am Anfang eigentlich gesagt, wir wollen beide keine feste Beziehung. Ja. Also ich bin frisch aus der Ausbildung raus und wollte mich eigentlich neu finden und habe ein ganz neues... Manchmal findet man sich ja in und mit einem anderen Menschen neu. Ne? Ja. Kann ja auch sein. Ja, richtig. Der andere Mensch ist eigentlich übrigens wie alt? 31. So, ja. Und dann hat sich das also ganz schön angefühlt. Ja, und es ist gut angelaufen, das Ganze. Richtig. Und jetzt hakt es. Und jetzt ist Stand der Dinge, dass ich eigentlich seit Anfang Oktober immer vor den Kopf gestoßen wurde und immer zurückgewiesen wurde und immer, Was ja schon lange ist jetzt, ne? Von Anfang Oktober an. Da war ja nicht viel mit verliebt. Du bist im August dahin gezogen. Da war ja nicht viel mit verliebt sein. Nee, nicht wirklich. Mhm. Und das kam mir alles sehr, sehr spanisch vor, muss ich mal gestehen. Und, was hast du denn so vor den Kopf gestoßen? Er wollte nicht mit dir weggehen und nicht zu dir kommen? Oder was heißt das? Das heißt, dass eigentlich wir hatten... Ja, er meldete sich dann morgens. Hallo, mein liebster Schatz, ich komme nachher zu dir und darf ich bei dir übernachten? Und ist das okay, wenn ich nach der Arbeit direkt zu dir komme und so? Und ich habe gesagt, klar, kein Problem, gerne. Mhm. Ich freue mich unendlich auf dich. Und dann eigentlich im nächsten Atemzug oder zwei, drei Stunden später die Nachricht kam, du, ich kann doch nicht, melde mich bei dir. Punkt. Ah, da könnte ich auch schon drauf. So, und da fängt es dann schon an. Und da werde ich einfach, da bin ich eine Person, die eigentlich dann doch sehr schnell dann aus der Haut fährt. Ja, zu Recht. So, und nu? Was ist jetzt? Das häufte sich und immer dieses, ich verspreche dir, mein Engel, wir sehen uns in zwei Tagen und dieses und jenes und das und immer dieses Versprechen und hier und da und hast du nicht gesehen? Mhm. Dann wurden er und sein Mitbewohner, die mussten die Wohnung direkt neben mir dann halt aufgeben, weil der Vertrag ist ausgelaufen und hier bei uns in den Häusereien, da werden die Wohnungen frisch saniert und alle werden irgendwie rausgeworfen, beziehungsweise die Verträge laufen aus. Okay, egal. So. Und dann sind die beiden halt innerhalb Hamburgs umgezogen und ich weiß bis heute noch nicht mal, wo in Hamburg die beiden wohnen. Ach. Ich habe keine Ahnung, wirklich überhaupt nicht. Ich habe aber aufgrund dieses... Aber du hast doch eine Handynummer, eine Telefonnummer. Ja, eine Handynummer habe ich, aber die Krönung des Ganzen kommt, dass ich insofern... er sagte mir ganz am Anfang, dass es da wohl, also er stammt ursprünglich aus Berlin, in Berlin wohl in seiner vorherigen Vergangenheit einige Probleme gegeben hat. Kannst du ihn anrufen, ja oder nein? Nein. Nein, die Nummer funktioniert nicht mehr. Doch, die Nummer funktioniert und seltsamerweise, also man könnte ihn auch anrufen, es geht nur keiner dran. Okay, er reagiert auch nicht auf SMS? Nein, überhaupt nicht. Er reagiert auch nicht auf Mails? Überhaupt nicht. Julia, der Fall ist klar, vergiss ihn. Tschüss. Ja, so finde ich. Leichter gesagt als getan. Er hat meine Wohnungsschlüssel und ich habe seinen kompletten Haushalt. Ach so. Ja. Ach so. Richtig. Und ich habe am 30. November jetzt von seinem Mitbewohner erfahren, er sitzt in Untersuchungshaft. Ach du lieber Gott. Richtig. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich tun soll. Ich liebe diesen Mann. Wirklich. Und, Naja, nun komm. Lass uns mal die Kirche im Dorf. Ja. So viel Zeit für die Liebe hattest du da noch nicht. Da war mal ein guter Monat, wenn ich mal so rechne, wo es einigermaßen okay lief. seit Oktober läuft das schon schräg und ja. der Abgang ist nun völlig daneben gegangen. Richtig. So, dann würde ich mich schon mal zurückpfeifen in meinen euphorischen Gefühlen diesem Typ gegenüber. Du kennst den doch gar nicht. Nee, ich weiß halt auch nicht, ob ich ihn hundertprozentig liebe oder ob das einfach nur so ein Eine Fantasie, ein Rausch oder irgend sowas ist. Jetzt finde ich, was jetzt wichtig ist, ist, dass du an deinen Schlüssel kommst oder du dein Schloss austauschst und dass du siehst, was du mit seinen Klamotten machst. Ist das viel, was bei dir rumsteht? Also mein ganzer Keller ist vollgeräumt mit sämtlichen Wohnungseinrichtungen, die man nur haben kann. Also eine komplette Küche steht unten bei mir im Keller, das komplette Schlafzimmer, das komplette Wohnzimmer, alles. Seine Klamotten sind alle bei mir. So einen großen Keller hast du? Ja, sind schon irgendwie 20, 25 Quadratmeter. Ja. So, und ich hatte da unten halt nichts drin und es war halt leer. Und er fragte dann halt, ne, nachdem er da aus der anderen Wohnung raus musste, ob er denn ein paar Sachen bei mir einlagern kann. Okay, also der sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Das hast du erfahren. Warum? Also, warum? Wegen Wirtschaftskriminalität. Ach, guck. Und es ist wohl so, dass er eigentlich kurz davor ist, für 5 Jahre verknackt zu werden. Und das Einzige, was ich machen kann, ist im Moment gerade irgendwie Kontakt zu diesem Mitbewohner aufzunehmen, obwohl ich das eigentlich nicht möchte, weil ich diesen Menschen wirklich als abgrundtief eklig empfinde. Aber ich weiß gar nichts. Also ich könnte mir mal vorstellen, das sind wahrscheinlich keine wertvollen Sachen, die da unten bei dir stehen. Weiß ich nicht. Also es sind keine Antiquitäten oder keine großen Werte. Nö. Dass dem das wahrscheinlich relativ wurscht ist und der andere Sorgen im Moment hat, wenn der im Knast sitzt. Ja. Der hat sich nie wieder bei dir gemeldet. Er war nicht der Meinung, mir Bescheid zu sagen, überhaupt dass er nicht. Im Knast geht. So, genau. Insofern, das würde ich fast als Signal auffassen, komm, mach mit dem Driss, was du willst. Okay. Dann, so würde ich es verstehen an deiner Stelle, wenn der sich so komisch da verhält. Ja. Wenn dich das Zeug nicht sonderlich stört, lass es noch ein paar Monate stehen und dann... Ja, weiß ich nicht. Ich bin halt an dem Punkt, dass ich eigentlich kurz davor bin, diesem Mitbewohner zu sagen, du pass mal auf. Also schön und gut und alles prima, wir verstehen uns zwar, aber hol die Sachen bis 20.12. ab und ansonsten sind sie gegessen. So, genau. Ist so ein guter Plan. Mach das. Und dann, ehrlich? Ja, finde ich okay. Ich weiß nicht, ich bin an dem Punkt, dass ich einfach nicht weiß, soll ich mich lösen? Doch, löse dich. Löse dich. Wenn da irgendetwas von seiner Seite an gewichtigem Gefühl wäre, hätte der sich doch längst bei dir gemeldet, Mensch. Ja, er kennt meinen Nachnamen nicht wirklich, weil ich das Klingelschild an meiner Tür wirklich, ganz ehrlich, ich kriege das Klingelschild. Ja, gut, aber hätte dich ja irgendwie, das ist ja nun, er wusste, wo du wohnst und er hat auch eine Telefonnummer von dir. Ja. Mach so, finde ich einen guten Plan. Genau so. Ende und Schluss, ne? Gut, dann Schluss, das war's. Ja, gut, ich brauchte jemanden Neutralen, der mir da einfach mal... Ja, finde ich, kannst du guten Gewissens kannst du das so machen, finde ich, Julia. Dann mache ich das auch. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Die Julia aus Hamburg war das. Jetzt kommt die Inge, 69, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Inge. Morgen. Um was geht's bei dir? Ja, schwer anzufangen, ich spiele ein Doppelleben. Ja, wie sieht das... Mit meinem Mann. Wie sieht das Doppelleben aus, Inge? Das Doppelleben ist so, mein Mann hat Demenz, Alzheimer. Ja. Er kennt mich nicht mehr. Ja. Und er fragt jeden Tag nach seiner Frau. Ich sage, seine Frau ist eine Kuh. Mhm. Und wenn ich sage, ich bin es... Nein, ich soll nicht lügen. Und wenn ich ihn abends ins Bett gehe, gebe ich einen Kuss, lass das sein, ich gehe nicht fremd. Mhm. Und es ist die Hölle. Mhm. Er geht am Mittag 3 Uhr, fängt er an, er muss nach Hause zu seiner Frau. Mhm. Wir haben Eigentum, er will raus hier, nimmt seinen Schlüssel und will gehen. Und ich kann gar nicht mehr zur Ruhe kriegen. Er erkennt nichts mehr. Er erkennt dich nie. Nein. Es gibt auch nicht mal einen wachen Moment mal, wo er dich erkennt. Nein. Gar nicht mehr. Nein. Wie lange ist dein Mann schon so erkrankt? Mein Mann ist angefangen, dass ich gemerkt habe, dass er krank wurde 2003. 2003. Und da bin ich zum Facharzt gegangen und der hat die Diagnose gestellt, Demenz. Mhm. Da ging es die ganzen Jahre, geht's gut mit den Exelon, mit den Tabletten. Mhm. Dann hat er Pflaster gekriegt und danach hat er ganz durchgedreht. Mhm. Und jetzt alle sagen sie mir, ich soll im Heim tun. Und ich habe versprochen, ich behalte dich für immer hier. Mhm. Aber meine Kräfte lassen nach. Mhm. Ich kann nicht mehr. Jeden Nachmittag um 3 Uhr fängt das an. Er will nach Hause zu seiner Frau. Mhm. Er kann nicht hier bleiben. Und du wirst manchmal gar nicht Haare über ihn? Ach, er wird nicht böse. Ich habe einen ganz lieben Mann. Ja. Böse wird er nicht. Hm. Unruhig, er will nach Hause. Er liebt seine Frau. Also er ist dann auch ganz unglücklich, wenn er nicht nach Hause kann, obwohl er zu Hause ist. Er weiß nicht, dass das sein Zuhause also ist. Ist er ganz unglücklich und du bist auch ganz unglücklich. Ja. So ist es. Hast du den Eindruck, dass es so in den letzten, vielleicht im letzten Jahr... Geht's das letzte 4 Monate ist ganz schlimm, ganz schlimm geworden. Ganz schlimm. Das heißt, es verschlimmert sich dann ja. zunehmend das Ganze. Ja, mhm. Am 6. Januar muss ich wieder zum Facharzt. Mhm. Und jetzt habe ich hier vor kurzem eine Ärztin angerufen. Mhm. Da hatte mir jemand gegeben die Telefonnummer. Und sie hat mir geraten, ich soll in eine Psychiatrie reintun, dass er mal auf Tabletten eingestellt wird. Mhm. Bei meinem Haus mit dem Psychologen hier ist das immer nur ein Hapern hin und her mit den Tabletten. Mhm. Man weiß nicht, was gut ist, was nicht ist. Meine Tochter sagt, Mama, gib ihm eine mehr, lass den Papa schlafen. Mhm. Ja, und die Söhne kommen nicht mehr. Ich kann meinen Papa nicht angucken. Kann da nicht mit fertig werden. Ach, die Söhne? Es gibt 2 Söhne. Ja. Die kommen nicht, weil nein, sie das nicht sehen. Die können da nicht mit fertig werden. Und mein Sohn, der andere, sagte zu mir, Mama, tu dem Papa in eine Tagesklinik. Ich sag, tagsüber geht's doch. Und der kommt doch 4 Uhr wieder. Und bis 3 Uhr ist er ja ruhig mit allem. Und er wird ab 3 Uhr wieder unruhig und will raus aus dem Haus. Er will nach Hause. Und deine Tochter? Meine Tochter, die wohnt 40 Kilometer von mir weg. Die kommt 2-3 Mal die Woche hier runter. Was sagt die denn? Die sagt, Mama, es wird Zeit, weil ich auch sehr krank bin. Hm. Mama, es wird Zeit, du musst was unternehmen. Hm. Du bist auch krank, sagst du? Ja. Was hast du? COPD. Was hast du? Eine Lungenkrankheit. Ich hänge am Sauerstoff in 20 Stunden. Ach, du hängst auch noch an du hast so ein Schläuchlein in der Nase. Hm. Das auch noch? Mhm. 24 Stunden lang? Ja. Mhm. Ja, und ein Beatmungsgerät. Und ein Beatmungsgerät. Mhm. Kann dein Mann denn noch alleine zur Toilette gehen? Er weiß nicht, wo sie ist. Ich muss mitgehen. Das heißt, da fallen dann auch diverse Aufgaben, Pflegeaufgaben für dich an. Mhm. Ja. Mhm. Aber ich möchte nicht im Heim tun. Inge, ich habe das versprochen. Ich finde das so ehrenwert, dass du das sagst. Und das finde ich so toll, dass du sagst, ich habe es versprochen. Aber weißt du, ich glaube, irgendwann, wenn man absolut am Ende der eigenen Kräfte und der Möglichkeiten angekommen ist, finde ich, dass man so ein Versprechen dann auch, sagen wir mal, anders auslegen darf. Das heißt, du hast ihn ja bis an die Grenze deiner Erschöpfung hast du ihn ja gepflegt. Ja. Wenn er würde, wenn er ja ganz klar bei Verstand wäre, würde er ja auch nicht zu dir sagen, du musst das so lange durchziehen, bis du auch todkrank wirst oder zusammenfällst. Das würde er ja nicht wollen. Nein, das stimmt. Nein, das würde er nicht wollen. Er würde dann sagen, pass auf, mach so lange es geht, dann freue ich mich. So war das Versprechen ja auch gemeint. Wenn es aber ganz schlimm wird, dass du es überhaupt nicht mehr schaffst und du bist eine ältere Dame und die nun auch schon sehr schwer krank ist. Ja, ich habe Herzschrittmacher. Auch das noch. Und die schwere Lungenerkrankung. Ja. Finde ich das völlig in Ordnung, wenn du sagst, wir suchen ein schönes Heim für deinen Mann und du kannst ihn... Ich könnte es nicht übers Herz bringen. Aber es ist doch gar nicht so schlimm. Ich könnte es nicht übers Herz bringen. Du kannst ihn doch jeden Tag besuchen dort. Nee, da gehe ich gar nicht hin. Wenn er mal nicht einen Moment hat und sagt, nimm mich mit, ich will nach Hause. Ich könnte es nicht übers Herz bringen. Vielleicht will er ja gar nicht nach Hause, weil er sieht das ja gar nicht als sein Zuhause an. Nein, das stimmt schon. Wir haben Eigentum hier, er weiß es nicht. Ich gehe mit nachts um 2:30 auf die Straße. Weißt du, Inge, jetzt hast du noch die Chance, wo du noch einigermaßen fit bist, das mit ordentlich zu organisieren, dass er in ein gutes Heim in deiner Nähe kommt. Stell dir mal vor, du brichst komplett zusammen und dann müssen sich nur noch andere Leute drum kümmern. Tja, das jetzt hast du es noch in der Hand und ich finde es nicht verwerflich, wirklich. Tochter sagt das auch. Ja, weil ich glaube, so wie du es erzählt hast, dass du mit bestem Gewissen alles getan hast, was du tun kannst. Und irgendwann sind die Kräfte eines Menschen erschöpft. Ich bin am Ende. Ja. Ich bin wirklich am Ende. Ich kann nicht mehr. Liebe Inge, ich muss Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Wir rufen dich aber gleich nochmal an und ich habe dir meine Meinung jetzt schon mal so gesagt. Du legst bitte auf und wir melden uns nochmal. Danke. Okay, tschüss Inge. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute und für diese Woche in der Technik. Heute Gundel Blendin. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende und wir hören und sehen uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag. Ein Uhr Radio ist live, ein Uhr wieder Fernsehen und ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Bis dahin, tschüss.